Deutschlandfunk 20.04 Uhr. Die Verkehrslage, die A3 Nürnberg Richtung Passau, ist zwischen Hengersberg und Iggensbach gesperrt. A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Zwisthal und Miel, 2 Kilometer Stau. Unser Programm bis Mitternacht, anschließend Freistil. Um 21.05 Uhr Musikfest Bremen 2001. Beethovens Egmont-Ouvertüre, Wagners Wesendonck-Lieder und Mahlers erste Sinfonie. Um 23.05 Uhr Olympia aktuell und um 23.30 Uhr historische Aufnahmen mit dem Pianisten Shura Tscherkassky. Deutschlandfunk, Freistil. Er ist ein Multimedia-Star, ein Fin-de-Siècle-Held, der nie gelebt hat und der seinen Mythos nicht nur Büchern, sondern auch Theater, Film, Fernsehen, Radio und Comic verdankt. Er erhält immer noch kübelweise Post an eine Londoner Adresse, die mindestens so berühmt ist wie die von Downing Street 10, Baker Street 221b. Dort, an der Einmündung zum Regent's Park, kann man sie seit langem besichtigen. Die Wohnung von Sherlock Holmes, dem Prototyp unter den literarischen Privatdetektiven. Von Kafka, Tucholsky und Graham Greene wurde er ebenso verehrt wie heute von Umberto Eco, Robert Gernhardt oder Billy Wilder. Wie sich eine reale Gestalt in ein pseudoreales Phänomen verwandeln kann, das gehört zu den Aspekten der Spurensuche, die Jürgen M.T. um den viktorianischen Kombinierer rankt. Hören Sie nun sein Feature, das Sherlock-Holmes-Phänomen, die Kuriosität einer realen Fiktion. Eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahre 1997. Hat Dr. Watson einen Schädelbruch? Wird Holmes wirklich sterben? Das letzte Problem trägt. Holmes! Holmes! Holmes! Holmes! Hat Dr. Watson einen Schädelbruch? The Adventures of Sherlock Holmes. Based on the original stories of the late Sir Arthur Conan Doyle, dramatized anew by John Keir Cross, stars Sir John Gielgud as Sherlock Holmes, Sir Ralph Richardson as Dr. Watson, and today, Orson Welles as Professor Moriarty. Wird Holmes wirklich sterben? Good day, Professor. I think goodbye is the word, Mr. Sherlock Holmes. Goodbye. Es war das Jahr, in dem Henry David Thoreau seinen Waldo schrieb. Es war das Jahr, in dem in den USA die Republikanische Partei ins Leben gerufen wurde. Es war das Jahr, in dem die römisch-katholische Kirche die Lehre von der unbefleckten Empfängnis zum Dogma erhob. Das sind die Ereignisse, die der Weltalmanach für das Jahr 1854 als denkwürdig verzeichnet. Unverständlicherweise lässt der Almanach das vielleicht denkwürdigste Ereignis eben jenes denkwürdigen Jahres ungenannt. Es war dies die Geburt des dritten und letzten Sohnes der Eheleute Sigar und Violet Holmes. Erfolgt am 6. Januar, einem Freitag, in den frühen Morgenstunden auf ihrem Gut Mycroft im nördlichen Riding von Yorkshire, England. Ein Gebiet, das für seine Gestüte und seine Sturmhöhen berühmt ist. Die Ära der großen Kriege war noch nicht angebrochen. Napoleon war Vergangenheit, Bismarck noch Zukunft, während die Familie Holmes durch Europa zog. Der Vater saß auf dem Kutschbock und trieb die Pferde an. Sein großer schwarzer Bart flatterte im Wind. Fast 4 Jahre währte die Reise und den jungen Master Sherlock Holmes prägte sie fürs Leben. Er gewann ein beneidenswert profundes Wissen über Europa. Ja, gewissermaßen wurde er damals zum Europäer. zu jenem einzigartigen Kulturwesen, das in Massen hervorzubringen bisher der westlichen Welt nicht gelungen ist. Abseits von den normalen Neigungen eines Knaben, stets in Gemeinschaft mit seinen Brüdern und mit den Eltern, die, jeder auf seine Weise, allem Schönen und Erhabenen zutiefst zugetan waren, so formten sich in dieser Zeit die Grundzüge seines Charakters und seiner ganzen Persönlichkeit. Es war eine in höchstem Maß ungewöhnliche Kindheit. Aber Sherlock war auch ein höchst ungewöhnlicher Junge, dazu berufen, einmal ein höchst ungewöhnlicher Mann zu werden. William S. Baring Gould, Sherlock Holmes auf Baker Street. Erst 4.35 Uhr. Schnell, Watson, besorgen Sie uns ein Kreuzworträtsel. Wir haben noch viel Zeit. Gut, Holmes. Wir hatten ganz konkret den Plan, unsere Buchhandlung nicht Alibi, sondern Sherlock Holmes Buchhandlung zu nennen. Das ist aus urheberrechtlichen Gründen gescheitert, weil der Autor noch nicht 70 Jahre alt ist. Mittlerweile bin ich froh darüber, dass die Buchhandlung Alibi heißt und nicht Sherlock Holmes Buchhandlung. Denn wir haben festgestellt, dass Holmes, die Figur Holmes und die Welt des 19. Jahrhunderts der heutigen Leserschaft, zumindest unserem Fachpublikum, sehr, sehr fremd ist. Holmes ist quasi als Pflichtlektüre, wenn man sich mit der Krimi-Geschichte auseinandersetzt, dann noch gefragter und dann, wie gesagt, meistens im englischen Original. Wenn man mal nachfragt, wodurch Holmes bekannt ist, dann stellt man fest, in fast 100% der Fälle durchs Kino und nicht durch die Lektüre. Wir kriegen durchaus sehr alte Schriftsteller immer wieder angeboten. Rex Taut sehr oft, Christie sehr oft, Sayers sehr oft. Condoll und Holmes sehr selten. Anscheinend die, die ihn haben, behalten ihn und tragen ihn nicht weiter in Secondhand-Büchereien. Hat Dr. Watson einen Schädelbruch? Wird Holmes wirklich sterben? Kann man so einen Menschen lieben? Oder vielleicht sollten wir zuerst einmal fragen, könnte es so einen Menschen überhaupt geben? Die Antwort lautet nein. Und dies gilt ebenso für Hamlet, Falstaff und König Lear. Solche Gestalten sind zu grotesker Größe aufgeblasene Aspekte eines idealen Menschen. Ideal nicht im Sinne von mustergültig oder nachahmenswert, vielmehr im Sinne von vorstellbar, wenn auch nicht in die Realität umsetzbar, nur als Idee schaffbar. Der Lebensraum dieser Monstren ist die Literatur. Und wir sind ganz froh, dass sie sich aus unserer Alltagsrealität heraushalten. Anthony Burgess, St. Sherlock. Ein keineswegs erledigter Fall. Mein lieber Edson, antwortete er, schon während unserer ganzen Reise lehre ich dich, die Zeichen zu lesen, mit denen die Welt zu uns spricht, wie ein großes Buch. Was das Pferd des Königs der Könige angeht, so wisset, dass ich beim Beschreiten der Wege jenes Wäldchens die Abdrücke von Pferdehufen sah, welche alle gleich weit voneinander entfernt waren. Schön geformt und in gleichen Abständen voneinander lehrten sie uns, dass der Huf klein und rund war und der Galopp von großer Regelmäßigkeit, woraus sich auf die Natur des Pferdes schließen ließ und dass es nicht aufgeregt rannte wie ein scheuendes Tier. Was sein Gebiss angeht, so muss es aus 23-karätigem Golde sein. Denn es hat sich damit gegen einen Stein gerieben, den ich für einen Prüfstein erkannte und mit dem ich die Probe machte. Aus den Schürfungen endlich, die seine Eisen auf Kieselsteinen anderer Art zurückgelassen, musste ich schließen, dass sie aus elflötigem Silber geschmiedet waren. So war er, mein Herr und Meister. Er vermochte nicht nur im großen Buch der Natur zu lesen, sondern auch in der Art und Weise, wie die Mönche gemeinhin die Bücher der Schrift zu lesen und durch sie zu denken pflegten. Alle Richter bewunderten die tiefe und feine Unterscheidungsgabe Sadiks. In den Vorzimmern, den Sälen und den Privatgemächern wurde nur noch von Sadiks Methode gesprochen. Umberto Eco, der Name der Rose. Voltaire, Sadik oder das Geschick. Ein Krimi jagt den anderen, ein Detektiv löst den nächsten ab, viele sind austauschbar. Einmalig und einzigartig dagegen ist Mr. Sherlock Holmes, der bei uns im ZDF in den kommenden Wochen immer nachmittags verwickelte Fälle lösen wird. Legen Sie los, Watson! Eins waagerecht, Hauptbestandteil des Tomatensalats. Es sind 6 Buchstaben. Eine Tomate, mein lieber Watson. Was? Eine Tomate, mein lieber Watson. Ah. Sherlock Holmes gehört mir dem Bereich des Unwahrscheinlichen als dem des Unmöglichen an. Und folglich spricht vieles dafür, dass es ihn gibt. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. Aufenthalten übernachte ich manchmal im Hotel Sherlock Holmes, das selbstredend in der Baker Street steht, und frühstücke im dazugehörigen Ristorante Moriarty. Wenn ich auf dem Weg dorthin bei der U-Bahn-Station Baker Street aussteige, fällt mir an den Wänden des Rolltreppenaufgangs ein Fries mit Sherlock Holmes-Silhouetten auf. The ice is coming, the sun's zooming in, and you're stopping it, the wheat is going a nuclear arrow. But I have no fear, cause London is drowning out. I live by the river. Vor etwa einem Monat konnte ich im Zustand absoluter Nüchternheit beobachten, wie ein anderer Hotelgast mit gebogener Pfeife und Deerstalker in der Dr. Watson Bar erschien. Now get this! London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? Keiner anderen Figur der Literatur ist es in so hohem Maße gelungen, ein ganzes Quartier zu ihrem Reich zu machen und die literarisch Unbedarften von ihrer historischen Existenz zu überzeugen. Wenn Conan Doyle kein großer Schriftsteller war, wer dann? Anthony Burgess, St. Sherlock, ein keineswegs erledigter Fall. Doyle hat, als er die Holmes-Geschichten angefangen hat, schon ein Vorbild gehabt. Und zwar war das einer seiner Lehrer beim Studium, ein Dr. Bell, dem hat er auch das erste Buch gewidmet. Und dieser Dr. Bell hat in seinen Vorlesungen sehr stark darauf abgehoben, aus dem Verhalten und dem Aussehen von Menschen auf ihren Beruf und andere Hintergründe zu schließen. Meine Herren, pflegte er zu uns Studenten zu sagen, die wir um ihn versammelt standen, ich bin nicht ganz sicher, ob dieser Mann ein Korkenschneider oder Schieferdecker ist. Ich bemerke lediglich eine dünne Hornhaut oder Verhärtung auf einer Seite des Zeigefingers sowie eine kleine Verdickung auf der Außenseite des Daumens. Und dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass er entweder das eine oder das andere ist. Es gibt nichts Neues unter der Sonne Voltaire, lehrte uns die Methode Sadiks. Dr. Joseph Dahl in The Adventures of Sherlock Holmes, A Review. Jeder gute Lehrer der Allgemeinmedizin oder Chirurgie gibt jeden Tag in seiner Lehrtätigkeit und praktischen Arbeit Beispiele der Methode und ihrer Resultate. Das präzise und intelligente Erkennen und Einordnen kleinerer Unterschiede ist der wirklich entscheidende Punkt aller erfolgreichen medizinischen Diagnose. Überträgt man dies ins Alltagsleben und rechnet eine unstillbare Neugier und einen recht scharfen Verstand hinzu, ergibt sich Sherlock Holmes, wie er seinen etwas begriffsstutzigen Freund Dr. Watson überrascht. Computer, bitte eine beliebige Kriminalerzählung von Sir Arthur Conan Doyle. in der ich Sherlock Holmes spielen werde. Lieutenant LaForge wird Dr. John Watson sein. Programm vollständig. Sie können eintreten. The Adventures of Sherlock Holmes, the original and immortal stories of Sir Arthur Conan Doyle, dramatized anew, with Sir Ralph Richardson as Dr. Watson and Sir John Gielgud in the role of Sherlock Holmes. Holmes, ein Multimedia-Held, sicherlich ja. Wenn man sich die Bibliografie von Ronald DeWall anguckt, dann sieht man, dass es über Holmes alles gegeben hat. Es hat sogar ein Holmes-Ballett gegeben, es hat an die 100 Filme gegeben, es hat hunderte von Fernsehadaptionen gegeben über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren. Es gibt Kalender, T-Shirts, Hörspiele. La Jolla, Kalifornien, 18. März 1948. Lieber Mr. Caddy, was die Begeisterung für Sherlock Holmes betrifft, so scheint sie mir heutzutage teils auf Nostalgie und Tradition zu beruhen und teils auf Qualitäten, die ursprünglich gar nicht das Hauptinteresse der Holmes-Geschichten ausgemacht haben. Doyle hat sich darauf verstanden, von der Exzentrizität vollen Gebrauch zu machen. Aber für jemanden, der auch nur ein bisschen von der Polizei weiß und von ihrer Vorgehensweise, sind seine Polizisten ausgesprochen absurd. Seine wissenschaftlichen Voraussetzungen sind sehr unsolide. Und das Element des Rätsels für ein differenziertes Gehirn gibt es häufig gar nicht bei ihm. Siehe The Red-Headed League. Mit freundlichsten Grüßen, Ihr Raymond Chandler. I suppose that the affair of the Red-Headed League was always one of my favorites among Sherlock Holmes's triumphs. When I was writing these memoirs of his adventures, was always amused and exasperated him so much, I set it among the earliest. Yet the adventure itself didn't occur until rather late in our relationship. Then one day in the autumn, I went back to the dear old haunt in Baker Street for a visit. And there he was. Ich habe, nachdem ich die erste Geschichte gelesen habe, ich weiß nicht mehr, welche es war, in welcher Ausgabe, sehr zügig alles gelesen, habe dann entdeckt, welch gigantischen Kanon und Apparat es um diese Geschichten herum gab und bin dann zu einem Holmes-Anhänger geworden und über die letzten 30 Jahre geblieben. Ich habe also ein sehr persönliches Verhältnis zu diesen Werken. Heute bin ich sozusagen Privatier und arbeite, wenn man das etwas übertrieben sagen darf, was Privatgelehrter. Ich übersetze Bücher und schreibe Artikel, sitze gerade in einem Buch über einen österreichischen Dichter, habe auch über Sherlock Holmes mich wissenschaftlich betätigt in einem Aufsatz über seine Rauchgewohnheiten. Erstens. Holmes ist ein großer Liebhaber und Kenner des Tabakgenusses in allen seinen gängigen Formen. Zweitens. Er bevorzugt zum Überlegen die Pfeife. Entweder als schwarze und kurzgehaltene Bruyère oder Tonpfeife, aber auch als Meerschaumpfeife, die er mit starkem Shag zu füllen pflegt und, wie alle Tabakwaren, fast nur im Zimmer genießt. Drittens. Zum Entspannen und Genießen zieht er eine gute und starke Zigarre, in erster Linie Havanna-Importe, vor. Viertens. Er raucht Zigaretten selten, aber bei allen Arten von Gelegenheiten. Beim Nachdenken ebenso wie aus Nervosität oder beim Frühstück. Fünftens. Seine vermeintliche Unordnung in der Aufbewahrung der Tabakwaren ist in Wirklichkeit auf ein eigenwilliges, aber festes System zurückzuführen. Henner Löffler über die Rauchgewohnheiten Sherlock Holmes. Ich glaube, dass der Reiz dieses gesamten Werkes sehr stark damit zusammenhängt, dass hier eine geschlossene Welt geboten wird. Dass eine Welt geboten wird mit sehr vertrauten Figuren oder zumindest mit sehr vertrauten Kernfiguren und dass man sich in dieser Welt geborgen fühlt. Winston Sterrett hat mal gesagt, in dieser Kammer unseres Herzens wird es immer 1895 sein. Das ist der Reiz. Es ist das Wiedererkennen von vertrauten Mustern, der Kamin, das Zimmer, es schneit, es regnet, draußen ist es ungemütlich, die Klienten kommen rein. Vom Möbelstil der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt die einzig zulängliche Darstellung und Analysis zugleich eine gewisse Art von Kriminalromanen, in deren dynamischem Zentrum der Schrecken der Wohnung steht. Das bürgerliche Interieur der 60er bis 90er Jahre mit seinen riesigen, von Schnitzereien überquollenen Buffets, den sonnenlosen Ecken, wo die Palme steht, dem Erker, den die Balustrade verschanzt, und den langen Korridoren mit der singenden Gasflamme, wird adäquat allein der Leiche zur Behausung. Dieser Charakter der bürgerlichen Wohnung, die nach dem namenlosen Mörder zittert wie eine geile Greise nach dem Galan, ist von einigen Autoren durchdrungen worden, die als Kriminalschriftsteller, vielleicht auch, weil in ihren Schriften sich ein Stück des bürgerlichen Pandämoniums ausprägt, um ihre gerechten Ehren gekommen sind. Conan Doyle hat, was hier getroffen werden soll, in einzelnen seiner Schriften. Walter Benjamin, Einbahnstraße. Mrs. Hudson! Mrs. Hudson! Ja? Was habe ich jetzt wieder angerichtet? Ich vermisse etwas auf meinem Schreibtisch. Was es fehlt denn? Mit das Wichtigste überhaupt. Was denn? Staub! Sie haben sauber gemacht, entgegen meinem ausdrücklichen Wunsch. Ich habe ganz besonders darauf geachtet, dass ich nichts durcheinander bringe. Staub, Mrs. Hudson, ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Registratur. Die Dicke des Staubes erlaubt mir, jedes Dokument zeitlich genau einzuordnen. Aber der Staub lag zum Teil so hoch. Augenblick. Das wäre März 1883. Ausgezeichnet. Es stimmt bis ins kleinste Detail. Und Sie sagen, alles hier drin hat eine Bedeutung? Sherlock Holmes sammelte nichts, weder Andenken noch Ideen, das nicht eine ganz besondere Bedeutung für ihn hatte. Was ist das hier? Die Smaragd-Krawattennadel. Nachdem er den Bruce Partington-Fall aufgeklärt hatte, wurde sie ihm von Königin Victoria überreicht. Eine Ausgabe von Whittakers Almanach, in dem Holmes den Schlüssel zum Geheimcode für das Tal der Angst fand. Oh. Die Schnupftabaksdose von Wilhelm Gottreich Sigismund von Ormstein. Hören Sie mal, Data, Sie lösen all die Fälle, bekommen all die Geschenke. Und was mache ich? Das, was Dr. Watson machen muss. Sie führen ein Protokoll über alles, was ich sage und tue. Hm. Für eine spätere Veröffentlichung. Meine Damen und Herren, in Beaton's Christmas Annual erschien 1887 im viktorianischen England jener Kriminalroman, der Sherlock Holmes und Dr. Watson zu einem unzertrennlichen Kriminalistenpaar gemacht hat. Wird Holmes wirklich sterben? Hat Dr. Watson einen Schädelbruch? Wird Francine Moriarty entkommen und die Zivilisation in der uns bekannten Form zerstören? Eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen von Gisbert Haafs. Erster Teil. Watson brannte darauf, diese Geschichte bekannt zu geben. Aber Holmes war in der Seele alles zuwider, was nach öffentlicher Effekthascherei hätte aussehen können. Und er verbot mir über die Sache strikt jedes weitere Wort. Doch es gab noch genügend Geschichten, die Watson erzählen durfte. Und er hat sie erzählt. Unter Titeln wie Die drei Studenten, Der einsame Radfahrer, Der Daumen des Ingenieurs. Und dann, in der dritten Novemberwoche, geschah dies. I say, Holmes, old chap, what are you up to? Oh, Watson, it's you again. If we was living in an expanding universe, Watson, it would be. But unfortunately we're not. As even you must know. Die Funktion von Watson zu Holmes war sicherlich mehr als die des Stichwortgebers. Ronald Knox hat einmal gesagt, Watson war der griechische Chor, der also die Ereignisse wiederholt und das immer etwas zu spät, weil er immer dem tatsächlichen Geschehen hinterher hinkt. Das ist natürlich auch wieder eine Bosheit von Knox. But what about the young lady? Ah, yes. Abuse, but fake. She was convincing for a time, but then I looked at her neck. Smooth, my dear Watson. Very smooth. Natürlich hat Holmes ihn oft niedergemacht und hat sich lustig gemacht, aber Holmes hat auch sehr viele Momente gehabt, in denen er durchaus Watson brauchte. Nicht nur, weil er ihm einmal mit einem Revolver zur Hilfe kam und ihm sozusagen das Leben gerettet hatte, eine rührende Szene, sondern auch, weil er seinen Rat und weil er ihn als Sounding Board brauchte, als Punching Ball. Der gesunde Menschenverstand, das gesunde Mittelmaß von Watson war dasjenige, das in Holmes argumentativ oft das scharfe Denken verschärfte und fokussierte. Und insofern kann ich mir Holmes auch beruflich nicht ohne Watson vorstellen. Zwar senkrecht, einflussreiche Muse der britischen Innenpolitik. 15 Buchstaben. Mal überlegen. Christine Keeler, lieber Watson. Holmes, Sie erstaunen mich immer wieder. The next number is Perpetua Mobile. Im Lesesaal des British Museum erwarb sich Holmes jene Kenntnis der Prozess- und Verbrechensliteratur, die Watson einmal als unermesslich bezeichnet hatte. Holmes las, las und behielt. Und im späteren Leben hat er von seiner Kenntnis der Annalen des Verbrechens häufig Gebrauch gemacht. Von Jonathan Wild, den er mit Professor Moriarty verglich, bis zu Thomas Griffith Wainwright, von dem er sagte, dass er als Maler, aber auch als Giftmischer gar nicht schlecht gewesen sei. In jenen Tagen war es auch, dass Holmes eines seiner kostbarsten Besitzstücke erwarb. Als er eines Nachmittags, nach einem einfachen Lunch in Soho, die Tottenham Court Road entlang schlenderte, erspähte er in dem staubigen Schaufenster eines Antiquitätenladens eine Geige, die sein geschulter Blick sogleich als eines Stradivari erkannte. Zu seinem Entzücken merkte er, dass ihr Besitzer von dem wirklichen Wert des Instruments keine Ahnung hatte. Die berühmte Holmes-Geige. Er erwarb sie in einer Pfandlei in der Tottenham Court Road für 55 Schillinge. Er hielt diesen Kauf für eine sehr gute Investition. In den Händen weniger ist die Violine ein wunderbares Ding. Gleichermaßen Lage, die Seele in die Höhen des Glücks zu erheben und in die Tiefen der Verzweiflung zu stürzen. Aber Data, das ist ja unglaublich. Warum spielen Sie so gut Geige? Ich stürze mich mit Leib und Seele in die Rolle, Watson. Er bewahrte sie stets sorgfältig in ihrem Kasten in einer Ecke seines Zimmers auf. Jetzt, als Besitzer einer Stradivari, ergab er sich wieder dem Üben. Und bereits im Jahre 1881 war er ein vollendeter Geiger. William S. Baring Gould, Sherlock Holmes of Baker Street. Im Verlauf des schmackhaften kleinen Mahles sprach Holmes über nichts anderes als über Geigen. Dies brachte ihn auf Paganini. Und so saßen wir eine Stunde lang bei einer Flasche Claret. Und er erzählte mir eine Anekdote nach der anderen über diesen ungewöhnlichen Mann. Dr. John H. Watson, The Cardboard Box. Sherlock Holmes war ein ungeheuer kluger Kopf. Er war jemand, der sehr viel wusste, der eine umfassende Bildung hatte, aber mit dieser Bildung nicht angab, weshalb ja am Anfang auch Watson ihn eine Zeit lang als literarischen Dummkopf darstellte. Er war es natürlich nicht. Er zitierte Horaz im Original, er zitierte Goethe im Original, er kannte die ganze Literatur. Und doch, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Bleiben Sie Realist, Sherlock Holmes. Ja, ja. Er hat sehr gebildete Bücher geschrieben über Fußabdrücke, Bücher über den Einfluss von Berufen auf die menschliche Hand, Bücher über die Identifizierung von Zigarren und Zigaretten. Über die Variabilität menschlicher Ohren. Die Schreibmaschine und ihre Beziehung zum Verbrechen. Untersuchung über die kalbäischen Wesen in der altindianischen Sprache. Der Einsatz von Hunden bei der Arbeit von Detektiven. Praktisches Handwerk zur Bienenkultur. Die Hochschule der Verbrechen. Standardwerk geschrieben über die polyphonischen Motetten des Lassus. Er war also auch Musikhistoriker. Dieser über alle Maßen gebildete und kluge Mensch hat darüber hinaus dieses Wissen und diese Fähigkeit, logisch zu denken, sehr stark in den Dienst der Auflösung von Verbrechen gestellt. Allerdings eben nicht als beruflicher Polizist, sondern als Consulting Detective. Er wurde nur dann tätig, wenn man ihn darum bat. Ein dreister Diebstahl macht einem Londoner Bankier zu schaffen. Ein kostbares Schmuckstück, das er als Sicherheit für einen größeren Kredit erhalten hat, ist verschwunden. Alles weist darauf hin, dass sein Sohn der Dieb ist. Doch Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein Begleiter Dr. Watson entwickeln ihre eigene Theorie von dem Fall. hören Sie das Geschehen in der Übersetzung von Ruth von Markert und John Lackland. Bearbeitung Willem ten Haaf. Regie Heinz-Günther Stamm. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Senkrecht, Spezialeinstiegsmöglichkeit für Diebe, 10 Buchstaben. Noteingang, mein lieber Watson. Das ist aber ziemlich blöd, Holmes, oder? Auch die Qualitäten des Mönchs werden dem Detektiv geliehen. Gleich dem Abgesonderten in der Zelle ergibt er sich einsam seinen Meditationen. Nur die unvermeidliche Pfeife sich zugesellt, die sein Ausscheiden aus dem Getriebe ästhetisch bekundet. Während hier aber die strenge Klausur ein Gebot der Ratio ist, die zu sich selber gelangen will, ist sie dort das Mittel der Sammlung, die zu dem anderen führt. Den Konzentrierten, der alles menschlich-empirische von sich abstreift, und den Andächtigen, der das Menschliche ganz zusammendrängt, das stille Kämmerlein umfängt sie beide, weil beide seiner Abgeschiedenheit bedürfen, um in verschiedenen Sphären den gleichen Beruf mit Ausschließlichkeit zu erfüllen. Siegfried Krakauer, der Detektivroman. Sie interessieren mich außerordentlich, Mr. Holmes. Ich entdecke bei Ihnen eine auffallende Schädelcharakteristik. Ungewöhnlich langköpfig und markant überorbital. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mit meinem Finger Ihren Kopf abtasten würde? Bitte, Dr. Mortimer. Ein Abdruck Ihres Schädels, bis das Original zur Verfügung steht, mein Herr, würde... Was ich da eben von Ihnen verlangte, geschah in voller Absicht. Ja, ich begehre Ihren Schädel. Nun, ich schlussfolgere, nicht Ihre phrenologische Leidenschaft zog Sie in die Baker Street. Die Fragen, die sich um die Baker Street 221b ranken, sind sehr, sehr vielfältiger Natur. Zunächst einmal ist festgehalten, dass im Gegensatz zu dem, was die meisten Menschen glauben, das B keine eigene Hausnummer bedeutet, sondern B bedeutet, dass Holmes und Watson in der Straßennummer 221 wohnen, Baker Street 221, und zwar auf der ersten Etage. Sie werden noch eine Zeit lang brauchen, Watson. Wir warten oben. Großer Gott, das ist genial, Holmes. Fabelhaft. Was? Ihre Idee, nach oben zu gehen. Fabelhaft. Da zu Holmes und Watsons Lebzeiten die Baker Street mit der Hausnummer 85 endete, hat wohl keine Frage den Sherlock-Holmes-Forschern mehr Kopfzerbrechen bereitet als die, wo denn nun wirklich das Haus Nummer 221 gewesen ist. Man könnte, glaube ich, die Baker Street insgesamt als eine gut bürgerliche Gegend betrachten. Es gab sehr viele Läden dort, Geschäfte, Händler. Es war keine reiche Wohngegend, sondern einfach eine bessere Wohngegend. Und sie lag sehr günstig für Holmes, weil es wirklich im Zentrum des Geschehens war. Was die Berichte, das leere Haus, der Hund der Baskervilles, der Club der Rothaarigen, der blaue Karfunkel und das Diadem hierzu an Hinweisen bringen, dürfte darauf schließen lassen, dass das Haus, in dem Holmes und Watson so viele Jahre gewohnt haben, an der westlichen oder nordwärts gesehen linken Seite der Baker Street lag. Höchstwahrscheinlich zwischen Blanchford Street und Dorset Street. Die Tatsache auch, dass Doyle selbst in einem späteren Interview mal gesagt hat, er wäre persönlich niemals in der Baker Street gewesen, soll uns nicht beirren. Natürlich hat Holmes in 221 gewohnt. Und Wissenschaftler, die später daran gearbeitet haben, diese 221 streng zu identifizieren. Vincent Starrett hat also einen größeren Aufsatz darüber geschrieben, es handelt sich um Nummer 111. Und Gavin Brent hat behauptet, es wäre die Nummer 61 gewesen, hat das auch wissenschaftlich unterlegt. All das soll uns nicht verwirren. Allerdings wurden unlängst von Mr. Bernard Davies in die Hinterhöfe der Baker Street erschienen im Sherlock Holmes Journal 3/1959, Seite 83 folgende, starke Argumente für das Haus mit der jetzigen Nummer 31 erbracht, das zwischen Blanchford Street und George Street liegt. William S. Baring Gould, Sherlock Holmes of Baker Street. Ja, seit nahezu 100 Jahren, seit Beginn der Erfindung von Holmes, gibt es eine Metaebene von Holmes, wo sowohl wissenschaftlich Interessierte, mit Anspruch Forschende, als auch das naive Publikum Holmes nicht als fiktive Figur begreifen, sondern Holmes als historisch tatsächlich gelebt habende Persönlichkeit. Musik. Bibliografie zu Holmes. Es gibt also zwei große bibliografische Werke zu Holmes, beide von einem Amerikaner, Ronald D. Wall, umfassen an Titeln, die sich wissenschaftlich mit Holmes befassen, 5500 Einzelnennungen, also 5500 Bücher und Artikel, die allesamt so tun, als hätte Dr. Watson die Abenteuer aufgeschrieben und das wäre Arthur Conan Doyle, der literarische Agent von Dr. Watson, gewesen. Watson, der von der gemeinsamen Arbeit wieder Aufzeichnungen machte, füllte damit allein für das Jahr 1894 drei umfängliche Manuskripte. Beim Durchsehen mag ihm noch einmal besonders sein Bericht über die Addleton-Tragödie und den ungewöhnlichen Inhalt des alten englischen Hünengrabes ins Auge gesprungen sein. Auch der berühmte Erbstreit Smith-Mortimer fällt in diese Periode. Ebenso wie die Auffindung und Festnahme des Boulevardmörders Uré. Ein Unternehmen, das Holmes einen persönlichen Dankbrief des französischen Präsidenten Monsieur Casimir Perrier und außerdem den Orden der Ehrenlegion eintrug. William S. Baring Gould, Sherlock Holmes of Baker Street. Es gibt nur eine tatsächlich komplette Biografie Holmes, das ist die berühmte Biografie von William S. Baring Gould, die also den Titel trägt, schlicht und einfach Sherlock Holmes. Fast alle der von mir vorhin genannten 5.500 wissenschaftlichen Untersuchungen haben biografischen oder teilbiografischen Charakter, aber eine offizielle Biografie gibt es nur einmal. Es gibt eine Autobiografie, eine fiktive, die heißt I, Sherlock Holmes. Es gibt eine Biografie von Dr. Watson, aber es gibt nur diese eine von Sherlock Holmes. Aber alles, was zu Sherlock Holmes geschrieben wird, ist Teil dieser Biografie. Und Sherlock Holmes, nunmehr 40 Jahre alt, hatte sich fast nicht verändert, war eigentlich nur gereift. Er gab sich nicht mehr mit jenen Zimmerschießübungen ab, die Watson einst so geärgert hatten. Auch schien er nicht mehr so ganz der geschworene Weiberfeind, für den Watson ihn immer hielt. Der Mann, der von zarteren Empfindungen nie anders sprach, denn mit höhnischem Naserümpfen. Der Mann mit der kalten, systematischen, jedoch bewundernswert ausgeglichenen Mentalität, der jede Gefühlsregung hasste. Bringen Sie mich sofort zu Miss Adler. Mein Name ist Sherlock Holmes. Oh, Mr. Holmes, Sie schickt der Himmel zu uns. Wo ist sie? Soviel ich weiß, zu Hause im Bett. To Sherlock Holmes, she was always the woman. The woman Watson, the most elegant, the most enchanting of her sex. Born in New Jersey in the year 1858, prima donna La Scala, Imperial Opera of Warsaw, retired from the operatic stage to live in London. The woman Watson, Irene Adler. Irene Adler, eine Frau, die in Holmes Leben eine große Rolle spielt. Sie war eine Dame, der er im Laufe des Abenteuers um den König von Böhmen nahe tritt, also der berühmten Geschichte, die im Originaltitel heißt A Scandal in Bohemia, in der deutschen Übersetzung von Gisbert Hafs heißt das Ein Skandal in Böhmen. Und der König von Böhmen fürchtete, von dieser Irene Adler erpresst zu werden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie von beiden einen wesentlich besseren Charakter hatte, dass der König sehr schlecht wegkommt und Irene Adler ist eine hervorragende, kluge, witzige, emanzipierte Frau, die auf Holmes einen sehr starken Eindruck gemacht hat, die auch in diesem Fall durchaus über ihn gesiegt hat, die ihn also, wenn man so will, beruflich übertroffen hat. I remain, Mr. Sherlock Holmes, yours very truly, Irene Adler. And that was how a great scandal threatened the kingdom of Bohemia, and how the clever plans of Mr. Sherlock Holmes were beaten by a woman's wit. But sometimes he glances at that photograph upon his table, and then he speaks of her always with such affectionate admiration. The woman, Watson, the woman. Das erste Mal, dass Holmes etwas sagt, was man heute als Chauvinismus bezeichnen könnte, ist natürlich, als Watson ihm mitteilt, dass er sich in Mary Morstan verliebt hat und diese heiraten möchte. Dass Holmes darauf nicht sehr freundlich reagiert, hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass er die Ehe als Institution oder Mary Morstan als Frau ablehnt. Das hat einfach damit zu tun, dass Holmes darüber geschockt ist, dass sein Gefährte und Freund ihn wegen einer Frau verlässt. glaube nicht, dass man so sehr darauf abheben kann, dass Holmes ein Frauenfeind gewesen sei. Er hat Frauen geliebt, aber er hat nicht unbedingt den Wunsch gehabt, ständig eine Frau um sich zu haben, außer vielleicht Mrs. Hudson, aber die war ja auch notwendig, um das Frühstück und das Mittag und weitgehend das Abendessen zu bereiten. Danke, Mrs. Hudson, das wäre dann alles. Und stehen Sie auf, die Hose habe ich gestern erst gebügelt. Das wäre dann alles, Mrs. Hudson, nochmals vielen Dank. Das wäre dann alles. Mit jenen Gestalten, die das vom Gesetz umfangene Dasein auf das übergesetzliche Geheimnis beziehen, teilt der Detektiv das Schicksal, außerhalb des gemeinsamen Lebens zu stehen. Allenfalls von einer Haushälterin betreut. Denn sein Junggesellentum ist nicht erwachsen aus dem Verzicht um eines höheren Willen. Es ist ein Junggesellentum a priori, das die Situation der Ratio darstellt, die nach ihrer Selbsternennung zum Kriterium von einem sich fügen nichts weiß. Unmenschlich, ohne göttlich zu sein. Herrscherin in jenem Reich, das Lask das Unsinnliche nennt, ist sie die schlechthin Begierdelose und Nichtbezogene, die sich weder herabneigt wie die göttliche Person, noch sich hinspannt zu ihr, sondern sich als Prozess nur erfüllt, der in die Fülle nicht dringt. Der Detektiv wird daher als ein Neutrum begriffen, das so wenig erotisch ist wie unerotisch, als ein unaffizierbares S, dessen Sächlichkeit sich aus der Sachlichkeit eines Intellekts erklärt, der durch nichts beeinflussbar ist, weil er gründet im Nichts. Siegfried Krakauer, der Detektivroman. Wird Holmes wirklich sterben? Ich habe ihn so über wie Leberpastete, von der ich einmal zu viel gegessen habe, sodass mir heute noch übel wird, wenn ich nur daran denke. Sir Arthur Conan Doyle. Ich war fest entschlossen, Holmes am Schluss von Die Memoiren sterben zu lassen. Weil ich das Gefühl hatte, dass meine literarischen Energien nicht zu sehr in eine bestimmte Bahn gelenkt werden sollten. Jenes blasse, scharf geschnittene Gesicht und die schlaksige Gestalt nahmen längst einen ungebührlich großen Teil meiner Fantasie in Anspruch. Ich verübte die Tat. Doch glücklicherweise äußerte sich kein Coroner zu den irdischen Überresten. Die Geschichte, das letzte Problem, die damals die Gemüter bewegte, hören Sie nun in einer klassischen Hörspielfassung aus dem Jahre 1968. In unserer Sendereihe aus der Chronik des Dr. Watson bringen wir das letzte Problem. Ein Kriminalhörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Für den Funk bearbeitet von Michael Hartwig mit Peter Pasetti als Sherlock Holmes und Erik Schumann als Dr. Watson. Die Tatsache, dass also Doyle, als er das letzte Problem schrieb, fest entschlossen war, das war's. Sherlock Holmes stirbt und das ist das Ende des Kanon, hat sie dazu geführt, dass sie diese Geschichte etwas doppelbödig geschrieben hat, dass es sich auch besonders angestrengt hat. Es ist einerseits eine unglaubliche Kolportage und die andere Seite ist eben die, dass er mit dem zwangshaften Charakter von griechischen Tragödien laufenden Schluss die beiden Hauptcharaktere auf Seiten von Verbrechen einerseits und von dem Guten andererseits in diesem finalen Kampf zusammenführt und dann beide zusammen die Schlucht fallen lässt. Das ist also auch einfach gut gemacht. Hier muss ein Zweikampf stattgefunden haben. Der ganze Boden ist aufgewühlt. Alle Blumen zertreten. Nein, das kann doch nicht sein. Es gibt keine andere Erklärung. Auf der einen Seite die senkrechte Felswand und auf der anderen der Abgrund. Ja, ich fürchte, Sie haben recht. Er ist abgestürzt. Oh, da liegt noch etwas. Ja, das ist ein Etui. Und ein Zettel drin. Steht was drauf? Ja, Moment mal. Lassen Sie es mich erst lesen. Mein lieber Watson? Mein lieber Watson, diese wenigen Zeilen schreibe ich dank der Höflichkeit von Professor Moriarty, der mich zur Besprechung und endgültigen Bereinigung der zwischen uns bestehenden Zwistigkeiten erwartet. Es ist mir eine große Genugtuung, dass ich Gelegenheit habe, die menschliche Gesellschaft für immer von seiner Anwesenheit zu befreien. Ja, es ist ein Phänomen. Professor Moriarty wird einmal erwähnt im Tal der Angst und kommt nur einmal in einer Geschichte vor, eben in das letzte Problem. Und er hat trotzdem eine Bedeutung für den Holmes oder im Holmes-Kanon gewonnen, die sehr umfassend ist. Es hat wahrscheinlich einfach was damit zu tun, er ist eben der Mensch, der zumindest nach dem ersten Anschein dafür gesorgt hat, dass Sherlock Holmes starb. Und er ist der große Gegenspieler, er ist der einzige Verbrecher, der für Holmes auf einer ebenbürtigen Ebene spielt, der in der gleichen Liga wie Holmes spielt. Und das ist jemand, vor dem Holmes bei allem Abscheu vor seiner nicht vorhandenen Moral doch den professionellen Respekt hat, indem er eben zum Beispiel sagt, er ist der Napoleon des Verbrechens. Wird von literarischem Ehrgeiz die dämonische Verbrechergestalt erstrebt, so unterbaut das Dämonische mitnichten die Handlung. Es umschließt sie vielmehr wie ein Nebel, der vom Intellekt zu durchdringen ist und seine Siege erschwert. Noch von dem glorifizierten Bösewicht älterer Romane bis zu dem gefürchteten Gegner von Sherlock Holmes ist ein weiter Weg. Wird dort die Tat aus einer wie immer kitschig dargestellten personenhaften Leidenschaft abgeleitet? So erblasst hier die Dämonie im Glanz der Deduktionen, die durch die Entwirrung des Tatbestands den Grund des dämonischen Effekts ans graue Tageslicht zerren und verzerren. Wird Francine Moriarty entkommen und die Zivilisation in der uns bekannten Form zerstören? In dem einen Falle ist das Wesen des Täters von unzerstörbarer magischer Kraft. In dem anderen Magie ein Wesenstrug, der nur so lange täuschen kann, als das Unerklärliche logisch noch nicht bewältigt ist. Siegfried Krakauer, der Detektivroman. Aber nun werde ich erbarmungslos Rache an euch Ratten nehmen. Rache? Aber wofür denn, Mrs. Hudson? Wieso? Ganz einfach, Watson, weil Mrs. Hudson Francine Moriarty ist, die Enkelin des berüchtigten Professors. Stimmt's, Mrs. Hudson? Bingo, Holmesy Baby. Sie hörten Das letzte Problem von Arthur Conan Doyle. Hörspielbearbeitung Michael Hardwick. Aus dem Englischen von Ruth von Markart und John Lackland. Die Personen und ihre Sprecher waren Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Erik Schumann, Mr. Moriarty, Friedrich Roloff, der Wirt, Paul Bürger. Sicherlich hat Doyles Verleger starken Druck auf ihn ausgeübt, weiterzumachen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ohne diesen Druck Doyle nicht im Traum daran gedacht hätte, Holmes wiederzubeleben. Der Druck war sicherlich nicht der Art, dass er sich ihm nicht hätte entziehen können, aber der Druck war sicherlich der Art, dass er sich moralisch verpflichtet fühlte, sich ihm nicht zu entziehen. Zumal dieser Druck, der für den Verleger ein finanzieller Druck war, im Publikum ein moralischer war. Denn das Publikum hat gesagt, wir wollen unseren Holmes wiederhaben. Vier Waagerecht, bekanntes polnisches Nudelgericht mit 18 Buchstaben. Spaghetti Polonaise, lieber Watson. Hervorragend aus. Alle Charaktere, die Produkte der mythopoetischen Imagination sind, lassen sich sofort an der Tatsache erkennen, dass ihre Existenz nicht durch ihren sozialen und historischen Kontext eingegrenzt ist. Sobald sie einmal geschaffen sind, hören sie infolgedessen auf, Charaktere ihres Autors zu sein. Sie werden Figuren des Lesers. Dieser kann nun auf eigene Faust ihre Geschichte weiterspinnen. Oh, that's nice. Auf Anna Karenina trifft solches nicht zu, da sie weder außerhalb des besonderen Milieus denkbar ist, in das sie Tolstoi gestellt hat, noch sich von der besonderen Geschichte ihres Lebens loslösen lässt, die Tolstoi beschreibt. Auf Sherlock Holmes dagegen trifft es zu. Jeder Leser kann sich nach eigenem Belieben neue Abenteuer für ihn ausdenken, die Conan Doyle sozusagen uns zu erzählen nur vergessen hatte. Tolstoi war ein sehr bedeutender Romancier. Conan Doyle ein sehr unbedeutender Autor. Dennoch ist es letzterer, der mythopoetisches Talent besitzt. Wie es scheint, ist die mythopoetische Imaginationskraft nicht zwangsläufig an literarisches Ausdrucksvermögen gebunden. W.H. Auden, Dingley Dell and the Fleet. Oh, oh, that's nice. Holmes war sicherlich ein Serienheld des viktorianischen Zeitalters und ich würde sogar meinen, dass er einer der ersten Serienhelden war. Vor ihm fällt mir zu diesem Thema nur Charles Dickens ein, der die meisten seiner Romane auch in Fortsetzung veröffentlicht hat. Angefangen mit den Pickwickiern, die am Anfang wöchentlich erschienen. Aber danach wüsste ich niemand anders außer Holmes, der so regelmäßig in Serienform erschienen ist. Und tatsächlich war es wohl so, dass die Leute an den Kiosk gegangen sind und haben sich das Strand Magazine gekauft, um das neueste Holmes-Abenteuer zu lesen. Und wenn das keinen Serienhelden macht, dann weiß ich nicht, was ihn dazu machen sollte. Jetzt kommt das letzte Wort. Ein großer Falter mit einer grellroten Zeichnung. Großer roter Strumpffalter, mein lieber Watson. Brillant, Holmes. B-R-I-L-L-A-N-T. Hervorragend. So, das wär's. Niemand, der über so viele Jahre hinweg diese Popularität hat, niemand, der so viel Medien immer wieder auftritt, niemand, der Bibliografien begründet oder auslöst, der Bibliografien auslöst mit insgesamt 10.000 Nennungen, niemand, der in über 40 Sprachen übersetzt wird, bis ins Usbekistanische hinein. Niemand kann so berühmt und so unvergänglich sein, ohne Mythos zu sein. Und wenn ein Teil des Mythos sein Unvergänglichkeit bedeutet und Zeitlosigkeit, dann ist Holmes fast der Prototyp eines literarischen Mythos. Hat Dr. Watson einen Schädelbruch? Wird Holmes wirklich sterben? Wird Francine Moriarty entkommen und die Zivilisation in der uns bekannten Form zerstören? Ja. Oh. Der alte Mann kuschelte sich auf seiner Bank ein wenig zusammen. Ja, so viele Feinde. Aber auch so viele Kollegen, die größtenteils doch zugleich Freunde gewesen waren. In den frühen Jahren Gregson und Lestrade, die zwei Besten bei Scotland Yard, so hatte er sie Watson gegenüber bezeichnet. Der gute alte Watson. Ein treuer Freund, ein Gefährte, auf den Verlass war, ein Sohn Englands, ein Gentleman. Aber was für Schauergeschichten und Schmachtfetzen hatte er bisweilen geschrieben. Der alte Mann auf der Bank schüttelte den Kopf. Es war schon gut, dass sein Nachruhm sich auf sein eigenes Werk gründen würde, auf die hohe Schule der Verbrechensermittlung und nicht auf Watsons wohlgemeinte Mätzchen. Es war bitterkalt geworden und schon sehr dunkel. Der alte Mann auf der Bank zog seinen Pelerinenmantel noch enger um sich. Die grauen Augen fielen ihm zu. Das Haupt mit dem schönen weißen Haar sank ihm auf die Brust. Noch einmal bewegte der schmale Mund sich zu einem letzten Wort. Irene, sagte der alte Mann leise. Irene. Das Sherlock-Holmes-Phänomen, die Kuriosität einer realen Fiktion, von Jürgen M. Thie. Es sprachen Elisabeth Hartmann und Hans-Gerd Kilbinger, Technik Hans-Martin Renz und Martha Felberbaum-Schwarz, Redaktion Klaus Pilger. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahre 1997. Nächsten Sonntagabend hören Sie in Freistil das Feature Love Mail, der Liebesbrief im Zeitalter des digitalen Cyrano, von Achim Hahn.